Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 829 an Schiller. Indem ich den Aufsatz über die Kunstausstellung einsende, den ich zu geneigter Aufnahme empfehle, frage ich an, ob Sie sich nicht einrichten wollten, heute Abend nach der Komödie mit mir nach Hause zu fahren. Es gibt Verschiedenes, worüber ich mir Ihren Rat erbitten möchte, vor meiner Abreise, welche auf morgen früh um 10 Uhr festgesetzt ist. Leben Sie recht wohl. Weimar am 16. Januar 1802. G.